Die 18-jährige Resi ist schon seit ihrem dritten Lebensjahr blind. Und sie ist populär. Denn bekannt ist sie der Wiener Gesellschaft des Jahres 1777 durch ihr unglaubliches Talent, Klavier zu spielen. Aber dann bringen ihre Eltern sie zu Franz Anton Messmer, einem Arzt mit ganz neuen Methoden. Licht ist der neue Historienfilm von Barbara Albert. Die schon früh erblindete Maria Theresia Resi Paradis, gespielt von Maria Dragus, ist in Wien als Klavierwunderkind bekannt. Schon viele Ärzte haben versucht, sie zu behandeln und zu heilen, damit sie wieder sehen kann. Aber nichts hat Resi geholfen. Als sie 18 Jahre alt ist, bringen ihre Eltern sie zu Franz Anton Messmer, gespielt von David Striso. Der Arzt probiert ganz neue Methoden aus. Von manchen wird er dafür respektiert, von anderen wird er aber auch kritisiert. Als sie 3 Jahre alt war sie ganz gesund und herzig. Und dann, von einem Tag auf den anderen, stockblind. Ich bediene mich eines magnetischen Fluidums, das alle belebten und unbelebten Körper durchdringt. Messmer beginnt mit der Behandlung. Und Resi erlebt in seinem Haus eine neue, offenere Gesellschaft zwischen Rokoko und Aufklärung. Messmers Methoden funktionieren. Resi sieht plötzlich erste Bilder und kann wieder ihre Umgebung wahrnehmen. Doch dabei gibt es auch ein Problem. Als Resi nämlich wieder zu sehen beginnt, kann sie plötzlich nicht mehr so gut Klavier spielen. Und das gefällt vor allem ihrem Vater nicht. Das war aber nicht ganz sauber. Das war ja ganz erbärmlich. Man muss sich direkt schämen. Und wer glauben Sie, dass sie ist, ohne ihr Talent, das dir Gott geschenkt hat? Meine Augen hat mir auch Gott geschenkt. Ja, aber die sind nichts wert, wie man sieht. Die Geschichte des Arztes Franz Anton Messmer und seiner berühmtesten Patientin erzählt Alissa Walser in ihrem Roman »Am Anfang war die Nacht Musik«. Barbara Albert hat nun aus dieser wahren Geschichte einen Film gemacht, »Licht«. Ist ein Film mit vielen Ebenen. Als Historienfilm zeigt er die Gesellschaft Wiens des 18. Jahrhunderts. Als Künstlerinnendrama malt er ein Frauenporträt einer talentierten Musikerin. Und als Tragikomödie beschreibt er eine frühe Geschichte der Psychologie und des Elektromagnetismus. Der Film kommt am 1. Februar in die deutschen Kinos.